wie in schlechter Zeit, steht zu jedem Scheiß bereit. Gemeinsam haben wir ein großes Ziel. Steckt zur Folge gesunder Wut, mit Drogen hat sie nichts am Hut. Ist zu jung und weiß doch schon so viel. Denn sie ist echt extrem und das finde ich so schön. Denn sie kann die Welt mit meinen Augen sehen. Und das Herz bringt mir im Leib, was für ein wunderbares Weib. Aller Zeiten will ich zu ihr stehen. Bekennt sich dazu, Frau zu sein, mit Pennern lässt sie sich nicht ein, denn dafür ist sie sich zu gut. Sie stört sich, wenn die Spießer motzen, Liberale findet sie eh zum Kotzen, die Heimatliebe steckt ihr tief im Blut. Denn sie ist echt extrem und das finde ich so schön, denn sie kann die Welt mit meinen Augen sehen. Und das Herz bringt mir im Leib, was für ein wunderbares Weib. In aller Zeiten will ich zu ihr stehen. Solche Frauen mit Verstand gibt viel zu wenig in unserem Land. Wort und Tat hat bei ihr einen Sinn. Nichts auf der Welt ist so wie sie, ein Kuss von ihr, eine Magie. Jederzeit gebe ich mein Leben für sie hin. Denn sie ist echt extrem und das finde ich so schön. Denn sie kann die Welt mit meinen Augen sehen. Und das Herz bringt mir ein Leib, was für ein wunderbares Weib. In jeder Zeit will ich zu ihr stehen. Denn sie ist echt extrem und das finde ich so schön. Denn sie kann die Welt mit meinen Augen sehen. Und das Herz bringt mir ein Leib, was für ein wunderbares Weib. In aller Zeit will ich zu ihr stehen. Will ich zu ihr stehen.